بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Heute kommen wir inshallah zur dritten Stufe der Wachsamkeit, und wir haben gesagt, dass die Wachsamkeit al-Yaqadha aus drei Stufen besteht. Die erste Stufe war, sich anzuschauen, welche Gaben man von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, ohne sie erfassen zu können und ohne sie zählen zu können. Das ist die erste Stufe, dass man sich an die Gaben Allahs azza wa jal erinnert, dass man sie vor Augen hält. Die zweite Stufe ist, dass man sich vornimmt, die vergeudete Zeit einzuholen, das, was man an Sünden begangen hat, versuchen wieder gut zu machen. Und da haben wir gesagt, dass es drei Stätten gibt, in denen sich der Muslim oder der Mensch allgemein befindet. Erst einmal die Stätte der Dunya, zweitens ist die Stätte des Barzach, also im Grab, und drittens die Stätte des ewigen Verweilens, und das ist entweder im Paradies, möge Allah Azza wa Jal uns den Eintritt dazu gewähren, oder die Hölle, möge Allah Azza wa Jal uns davor bewahren. Das war die zweite Stufe. Nun kommen wir zur dritten und letzten Stufe bei der Wachsamkeit, Al-Yaqadha. Und bei dieser Wachsamkeit gibt es diese Stufe, die heißt die Kenntnis über die Vermehrung und Verringerung der Tage. Sich also auszukennen über das Charakteristische an den Tagen. Das heißt, dass diese Tage vergänglich sind, dass die Tage gezählt sind. Also die Zeit vor Augen zu halten, dass die Zeit vergeht. Und ein arabisches Gedicht sagt: Daqatu qalbi al-mar'i qa'ilatun lahu inna al-hayata daqiqatun wa thawani. Das heißt, die Schläge des Herzens sagen dem Menschen, dass das Leben aus Minuten und Sekunden besteht. Ja, mit jedem Herzschlag kommst du näher zu Allah tabaraka wa ta'ala. Mit jedem Herzschlag gelangt man näher zu seinem Ende, mit jedem Herzschlag gelangt man näher zu Yawmul Qiyamah. Und diese Sache, also dass wir uns mit der Zeit befassen, hat Allah Azza wa Jal und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr oft erwähnt. Und hier ist es wichtig, dass wir erkennen, was machen wir mit unserer Zeit? Was sollen wir mit unserer Zeit machen? Was sollen wir mit dieser Zeit anfangen, mit diesen Tagen, mit diesen Monaten, mit diesen Jahren, die wir haben? Und das ist derjenige, der wachsam ist, dessen Herz aufgewacht ist, weil es die Gaben gesehen hat und gesehen hat auf der anderen Seite die schlechten Taten, die man getan hat. Und jetzt sagt man sich, so darf es nicht weitergehen. Die ganze Zeit, die ich vergeudet habe, so darf es nicht weitergehen, sondern ich muss nun dafür sorgen, dass man diese Zeit, die man noch hat, richtig nutzt und dass man sie eben so nutzt, dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala näher kommt. Hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Mit zwei Gaben gehen viele Menschen leichtfertig um. Die Gesundheit und die Freizeit. Die Gesundheit und die Freizeit. Wenn man weiß, dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangt, dann muss man natürlich diese Zeit nutzen, die man hat. Man muss mit der Zeit richtig umgehen. Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mit zwei Gaben gehen viele Menschen leichtfertig um. Die Gesundheit und die Freizeit. Das sind zwei Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala, die jeder bekommt. Möge Allah azza wa jalla die Kranken heilen. Und wenn man diese Gaben bekommt, darf man nicht leichtfertig damit umgehen. Das heißt, es gibt Leute, die nutzen ihre Zeit nicht, die nutzen ihre Gesundheit nicht, die nutzen nicht diese Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat. Und Al-Rasul alayhi salatu wassalam benutzte hier das Wort Maghbun. Al-Ghubn oder Al-Maghbun ist derjenige, der im Handel zum Beispiel etwas verkauft, sehr billig, obwohl er viel mehr dafür verlangen könnte, oder andersrum, er kauft etwas viel zu teuer, obwohl er es auch billiger kaufen könnte. Das heißt, er war sehr leichtfertig mit dieser Ware. Er hätte viel mehr dafür verlangen können oder er hätte es billiger kaufen können. Und daher vergleicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Verhalten, dass man leichtfertig mit einer Sache umgeht, mit der Gesundheit und der Zeit. Es gibt viele, die geben ihre Zeit. Ja, das heißt, sie verwenden ihre Zeit, aber sehr leichtfertig. Also mit wenig Wert. Das heißt, sie bekommen nicht das, oder sie nutzen diese Zeit nicht aus. Und Yawmul Qiyamah wird Allah subhanahu wa ta'ala sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Er wird Yawmul Qiyamah sie zur Rechenschaft ziehen, warum sie mit dieser Zeit leichtfertig umgegangen sind. Und Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah sagt, jeder Atemzug, der nicht für etwas, was zu Allah näher bringt, getan wird, also jeder Atemzug, den man ausführt, der nicht näher bringt zu Allah, ist eine Last des Menschen im Diesseits und im Jenseits. Das heißt, wenn du nicht näher kommst, jeden Moment zu Allah subhanahu wa ta'ala, wenn dein Iman nicht steigt, in jedem Moment, dann wird das eine Last sein, denn dieser Atemzug, dafür wirst du Yawmul Qiyamah zur Rechenschaft gezogen und dafür musst du vor Allah subhanahu wa ta'ala dann einstehen und sagen, warum du diese Zeit vergeudet hast. Allah azza wa jalla sagt, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Das bedeutet, bei der Zeit und den 10 Nächten. Und hier schwört Allah subhanahu wa ta'ala bei dieser Angelegenheit, also diese Zeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er schwört im Koran, benutzt er seine Schöpfung. Und wir dürfen das natürlich nicht. Also wir dürfen nicht bei einem Geschöpf schwören, ja, bei zum Beispiel bei der Mutter oder bei dem Vater oder bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder irgendetwas anderes von den Geschöpfen, sondern wenn Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand schwört, dann soll er bei Allah schwören. Allah azza wa jall sagt auch, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Das heißt, bei der Nacht, wenn sie alles überdeckt, und dem Tag, wenn er in seiner Helligkeit erscheint. Auch hier schwört Allah subhanahu wa ta'ala bei der Zeit, denn Tag und Nacht sind ja Formen der Zeit. Und indem die Zeit vergeht, entstehen ja Nächte und entstehen Tage. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, وَالضُّحَى وَالْلَّيْلِ إِذَا سَجَى. Bei der Morgenhelle und der Nacht, wenn sie alles umhüllt. Auch hier also wieder ein Zeichen der Zeit, eben diese Morgenhelle und auch die Nacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَالْعَصْرِ. وَالْعَصْر ist also die Zeit bzw. der Nachmittag. Al-Asr ist die Zeit, aber auch der Nachmittag. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwört hier bei diesen Zeiten, bei diesen Tagespunkten, wenn man das so nennen kann. Das zeigt hier, wenn Allah azza wa jall bei etwas schwört, dann zeigt das auch, wie wichtig es ist und wie wertvoll es ist. Und jemand, der nun wachsam ist, der nun, dessen Herzen nun aufgestanden ist, man hat die Gaben Allahs gesehen und man hat sie verglichen mit den Sünden, die man begeht, und sagt sich, so kann es nicht weitergehen. Ich habe so viel Zeit vergeudet, so viele Tage, so viele Nächte. Jetzt muss ich meine Zeit nutzen. Und hier ist die Frage, wie nutzen wir die Zeit? Wie sollen wir diese Zeit nutzen? Erstens sollte jeder Muslim, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, immer und immer wieder Allah gedenken. Das ist das Allerwichtigste eines Muslims, das Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul alayhi salatu wasalam sagte, akthiru min dhikri, über das Gedenkspruch, liyakun lisanuka arat bi dhikri Allah. Das bedeutet, deine Zunge soll immer weich bleiben, indem du Allah subhanahu wa ta'ala gedenkst. Dieses Gedenken an Allah Azza wa Jal geschieht zu jeder Zeit. Auch jetzt, ihr sitzt, ihr könnt Allah subhanahu wa ta'ala gedenken. Man kann La ilaha illallah sagen, man kann Subhanallah sagen, man kann Alhamdulillah sagen. Es gibt viele verschiedene Sachen, die man sagen kann. Und viele Menschen vernachlässigen das. Wenn du sie fragen würdest, wann war das letzte Mal, als du Allah gedacht hast? Wie viel Mal hast du heute As-Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ausgesprochen? Und heute ist Freitag, das heißt, ein Tag, an dem man sehr oft diese Segenswünsche aussprechen soll. Viele Menschen haben das gar nicht getan. Kein einziges Mal heute. Ja, das ist eine Katastrophe natürlich. Ja. Kein einziges Mal Allahumma salli wa sallim ala Nabiyina Muhammad gesagt. Andere haben es zwar gesagt, aber sehr wenig. Weitere Gedenksprüche wären zum Beispiel La hawla wa la quwwata illa billah. Das heißt, keine Macht und keine Kraft liegen bei mir außer durch Allah tabaraka wa ta'ala. Oder die Macht und die Kraft liegt ausschließlich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann gibt es natürlich auch die anderen, und zwar Al-Baqiyatu Salihat. Al-Baqiyatu Salihat, das sind die Gedenksprüche nach einigen Gelehrten, die lauten Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar und la hawla wa la quwwata illa billah. Dass man dieses immer wieder sagt. Denn der Mensch, der Allah nicht erwähnt, der Mensch, dessen Zunge sehr schwer ist, sodass er Allah nicht gedenkt, dessen Herz ist leider in einer Achtlosigkeit und der nutzt seine Zeit nicht aus. Der nutzt diese Zeit nicht aus. Es gab Ulama, die, wo sich zeigt, wie sie diese Zeit ausnutzten, dass sie eben das Essen, ja, und das hieß, dass Al-Imam al-Nawawi so war, rahimahullah ta'ala, der hat sich ausgesucht, was kann man schneller essen, ja, was sich in Wasser auflöst zum Beispiel, anstatt dass man jetzt die ganze Zeit kauen muss und dann vergeude ich meine Zeit ja jetzt lang zu essen. Ich will lieber etwas, was ruckzuck schnell ist. Dann habe ich wieder Zeit, um Allah Azza wa Jal zu gedenken oder um zu lernen. Und es heißt auch, dass Imam Nawawi, als er ein kleines Kind war, kamen die Kinder zu ihm und sie sagten ihm, komm, spiel mit uns. Dann sagte er, wir wurden nicht zum Spielen erschaffen. Das heißt natürlich nicht, dass das Spielen der Kinder haram wäre oder dass man nicht essen dürfte und so. Aber das zeigt, wie sensibel diese Gelehrten waren in Sachen Zeit. Und im Gegenzug zu diesen Gelehrten müssen wir uns anschauen, wie viel Zeit wir vergeuden. Und heutzutage haben wir ein Riesenproblem. Insbesondere heutzutage. Die Zeit, die wir vergeuden in Facebook und WhatsApp und wie sie alle heißen, diese Sachen. Das sind Jahre, die hier gehen. Also wenn man das alles mal sammeln würde, dann würden wir sehen, dass das tatsächlich ein ganzes Leben ist, das wir vergeuden in, ich muss da unbedingt einen Kommentar noch dazu schreiben, ich muss das unbedingt den Leuten jetzt sagen. Und hier muss ich mir die Frage stellen, wie viel Ayat habe ich heute gelernt, auswendig gelernt, neu? Wie viel Ayat habe ich wiederholt, wenn ich Koran nicht wiederhole, vergesse ich den Koran. Wie viel Ahadith habe ich gelesen, weil ich will meine Religion lernen. Was habe ich heute Neues gelernt an meiner Religion, eine neue Sache in Aqidah oder in Fiqh oder in Tafsir oder irgendetwas anderes. Wie viel habe ich Zeit verbracht mit meinen Eltern heute. Wie viel habe ich Zeit verbracht mit meinen Kindern, mit meiner Familie heute. Das heißt, wenn ich das alles mir anschaue, dann habe ich keine Zeit für etwas anderes. Dann habe ich keine Zeit mehr, dass ich stundenlang vor dem Facebook oder vor dem WhatsApp da sitze und unbedingt dann immer antworten möchte. Und hier kommt natürlich das Shaitan. Und das ist eine Verzierung des Teufels, ja, dass er dich irreleitet. Talbis, Iblis. Eine Irreleitung von Iblis, dass er dir sagt, nein, guck mal, du musst unbedingt jetzt darauf antworten, machst ja Da'wah. Erstens, habe ich überhaupt Religion gelehrt, dass ich hier antworten kann? Ja, doch, ich habe mal einen Vortrag gehört und da kann ich jetzt antworten drauf. Nein, du bist kein Gelehrter und du bist nicht mal ein Student oder ein Mensch, der lernt, sodass du antwortest. Das ist nicht deine Aufgabe, sondern deine Aufgabe ist es zu lernen. Wie lange soll ich lernen? So lange, bis dir mehrere Schuyuch sagen, so bitteschön, das kannst du Da'wah machen. So lange. Also wie lange muss ein Arzt lernen, bis er eine OP machen darf? Bis andere Ärzte ihm sagen, so super, jetzt kannst du eine OP machen oder nicht? Oder gibt es einen Arzt, der sagt, ja Sekunde mal, wie lange soll ich denn lernen hier? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, ja, und jetzt reicht es nicht endlich mal. Keiner sagt das. Ja? Die Regelstudienzeit bei Medizin liegt ja bei 6 Jahren, oder nicht? Ja, und bei Juristen auch, glaube ich, 6 Jahre. Da kommt niemand und sagt, ja, ihr sagt immer lernen. Nein, da weiß jeder, das ist eine Wissenschaft, hier wird nicht gespielt. Und ich muss diese Wissenschaft respektieren, deswegen muss ich da jahrelang lernen. Außer im Islam. Da redet jeder mit und da will jeder kommentieren und da will jeder antworten. Anstatt, dass ich den Koran lerne oder Arabisch natürlich. Also es gibt ja genug Leute, die auch kein Arabisch lesen, also Koran lesen können. Anstatt, dass ich das Alphabet lerne und besser lesen lerne. Nein, ich vergeude meine Zeit, meine kostbare Zeit, indem ich irgendwas schreibe auf Facebook oder auf WhatsApp oder Twitter und wie die Dinger da alle heißen. Ich sage ja nicht, dass das alles verboten ist, aber ich sage, wir übertreiben es zu sehr und vergeuden unsere Zeit. Und so war der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht und so waren die Sahaba nicht und so waren die Gelehrten nicht und jeder, der seine Zeit vergeudet, indem er angeblich auf Facebook Da'wah macht, obwohl er nicht mal weiß, wie Da'wah geschrieben wird, der wird nie etwas lernen und aus dem wird nie etwas, auch nach einer gewissen Zeit. Al-Imam ibn Qayyim rahimahullah sagt nun, die Erkenntnis über das Vermehren und das Verringern der Zeit geschieht durch 3 Punkte. Erstens durch das Hören von Wissen. Wie erkenne ich, ob etwas wertvoll ist, sodass ich meine Zeit damit verbringe? Oder wertlos ist, damit ich meine Zeit nicht damit verbringe. Wie kann ich das erkennen? Natürlich brauche ich Wissen. Und das ist das Allerwichtigste auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz am Anfang, habe ich Wissen darüber oder nicht? Wenn ich kein Wissen habe, dann kann ich es auch nicht wertschätzen. Dann kann ich auch nicht erkennen, soll ich mich damit beschäftigen oder soll ich mich damit nicht beschäftigen. Das ist also der erste Punkt. Der zweite Punkt, wie schnell folgst du dem Rufer, wenn er dir verbietet zu sündigen? Das heißt, du hörst, es ist Haram. Etwas ist Haram, darf ich nicht machen. Oder etwas ist Pflicht. Du musst es machen. Wie lange dauert es? Wie viel Zeit brauchst du, um es umzusetzen? Als die Ayah kam über das Alkohol, dass dieses Alkohol verboten ist und dass die Sahab oder die Menschen endlich dieses Alkoholtrinken sein lassen sollen, sagte Umar ibn al-Khattab radiallahu an, da kamen die Menschen und haben in Medina auf der Straße eben alles zerbrochen an Gefäßen, die sie hatten, in dem Alkohol drin ist. Sofort wurde es umgesetzt. Und genauso, als Al-Hijab offenbart wurde oder auferlegt wurde, da haben die Frauen sofort irgendetwas geguckt, womit kann ich mich denn bedecken, was habe ich daheim, und haben sich sofort bedeckt. Dieses sofortige Umsetzen. Bist du jemand, der es sofort umsetzt, oder bist du jemand, der erst einmal seine Zeit braucht? Ist es wajib oder mustahab? Ist das jetzt Pflicht oder ist das nur erwünscht? As-Sahaba haben nie so gefragt. As-Sahaba haben gesagt, hat es der Prophet a.s. getan? Ja, also mache ich es. Also mache ich es. Ich setze es sofort um. Aber wenn wir uns heute die Menschen anschauen, wenn wir den Leuten sagen, wenn du dir selbst zuerst einmal sagst, so, du musst jetzt Arabisch lernen. Wie lange dauert es, bis du endlich mal anfängst, Arabisch zu lernen? Ich muss jetzt Koran auswendig lernen. Wie lange dauert es, bis du es tatsächlich umsetzt? Ich muss jetzt meine Religion lernen. Wie lange dauert es, damit du es tatsächlich umsetzt? Ich muss jetzt regelmäßig beten. Wie lange dauert es, bis du es tatsächlich umsetzt? Das heißt, du wirst diese Erkenntnis der Zeit und der Kostbarkeit der Zeit nur dann erkennen, wenn du jemand bist, der darauf achtet. Muss ich was tun? Also setz dich sofort um. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist die Begleitung der gottesfürchtigen Menschen. Das heißt, wenn du jemand sein willst, der die Zeit, die Kostbarkeit der Zeit erkennt, dann brauchst du eine Umgebung, die dich auch dazu hinführt, dass du diese Zeit auch respektierst und achtest. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Mensch wird Yawm al-Qiyamah mit dem sein, den er mag. Also mit seinem Freund. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so soll jeder darauf achten, wen er befreundet. Das heißt, wenn du jemanden hast als Freund, der dich zu Allah führt, der dich an Allah erinnert, hör mal zu, wir müssen jetzt beten, zum Beispiel. Hör mal zu, hast du schon heute Koran gelesen? Nee, okay, da kann ich kurz mal vorlesen, die Ayah, die ich vorhin auswendig gelernt habe. Dann kannst du auch mal kurz vorlesen und so weiter. Sag mal, hast du Adhkarul Masa schon aufgesagt? Adhkarul Masa, also Gedenksprüche am Nachmittag, ab Salatul Asr, sagt man die. Und so weiter. Das sind Menschen, die dich nach vorne bringen. Aber wenn du mit Leuten rumhängst, wenn du denen sagst, ich muss kurz beten, das kannst du auch nachher machen, oder? Musst du es jetzt machen? Ach, und dann natürlich die Obergelehrten davon, du hast doch eine Zeitspanne und so weiter und so fort, ja. Du musst ja jetzt nicht und so weiter. Ja. Diese Leute, wenn du mit denen gehst, dann wirst du natürlich dich immer mehr entfernen von der Zufriedenheit Allahs tabaraka wa ta'ala. Das heißt, und deswegen sagt man, sag mir, wer deine Freunde sind, dann sage ich, wer du bist. Ist ja klar. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Gleichnis desjenigen, der einen guten Freund hat, ist so wie jemand, der zu einem Menschen geht, der Parfüm verkauft. Parfum. Wenn du da reingehst, dann wirst du immer, entweder bekommst du Parfum von ihm, bitteschön, probier mal. Und wenn du nichts von ihm bekommst, dann mindestens was? Riechst du einen guten Geruch. Und das Gleichnis desjenigen, der einen schlechten Freund hat, ist wie derjenige, der bei einem Schmied ist. Entweder, wenn der Schmied da gerade arbeitet, gibt's ja diese Funken. Entweder du wirst verbrannt, ja, so ein Funken trifft dich, oder mindestens wird dein Geruch schlechter sein, weil es da Rauch ist und Feuer ist und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen musst du dir fragen, wie verbringe ich meine Zeit, diese Zeit, die ich habe, meinen Tag? Ich gehe arbeiten, ich gehe zur Schule, ich gehe zur Uni, Ausbildung und so weiter und so fort. Ich mache etwas, sehr schön. Und die restliche Zeit, ich übe und lerne, sehr schön, super. Man muss lernen, man muss üben, man muss der Beste sein, immer. Ja, so sollte ein Muslim immer sein. Aber wie verbringst du deine Freizeit? Wenn du mit Menschen sitzt, ob jetzt die Männer zusammensitzen oder ob es Frauen sind, die zusammensitzen, wird da nur gelästert? Oder wird da sich gegenseitig an Allah erinnert. Ja, und deswegen As-Salafus Salih, die Gefährten, haben sich eben immer gegenseitig gerufen und sagen, komm, wir glauben mal eine Stunde. Hayya nu'min sa'a. Das bedeutet, komm, dass unser Iman etwas steigt. Und dann gingen sie und haben zusammen über Allah Azza wa Jal geredet und über den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jemand, der also in dieser Achtlosigkeit war, jemand, der nicht verstanden hat, was zu tun ist, jemand, der dessen Herzen geschlafen hat, der muss natürlich nun aufwachen. Und wenn er aufwacht, wie wacht er auf? Wir haben gesagt, indem er sich die Gaben Allahs anschaut, auf der anderen Seite seine Sünden, dass er sich vornimmt, dies zu verbessern. Haben wir gesagt, in der Dunya, wie das passiert, im Grab, wie das passiert, Yawm al-Qiyamah, wie es passiert. Und nun der dritte Schritt ist, die kostbare Zeit werde ich nicht mehr vergeuden. Wie? Erstens, ich lerne meine Religion. Zweitens, ich setze diese Religion sofort um. Und drittens, ich bleibe mit Menschen, die mich näher bringen zu Allah tabaraka wa ta'ala, nicht mit Menschen, die mich ferner bringen von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir diese drei Schritte dann machen, Religion lernen, sofort umsetzen und drittens mit Menschen zusammen sind, die uns näher bringen zu Allah Azza wa Jal, dann werden wir auch unsere Zeit bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala richtig nutzen. Und deswegen sagt Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, derjenige Schreitende, also auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, schreitet je nach seinem Wissen. Also je nach seinem Wissen geht er zu Allah Azza wa Jal. Das ist ja genauso, wenn du fährst von Mannheim nach Berlin. Je nachdem, wie viel du Wissen hast, wirst du eben in Berlin ankommen oder auch nicht. Wenn du den Weg kennst, wenn du weißt, was dich erwartet auf der Strecke, wenn du weißt, es ist ein Stau da, dann wirst du was nehmen, eine Umleitung oder nicht. Aber wenn du nicht weißt, da gibt es einen Stau, dann wird es ewig lang dauern, bis du in Berlin bist. Und da zeigt sich dieser Unterschied zwischen dem Wissenden und dem Unwissenden. Und deswegen sagt Ibn Qayyim rahimahullah, auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala brauchen wir zwei Kräfte. Zwei Kräfte. Einmal die Kraft des Wissens und zweitens die Kraft des Umsetzens, des Handelns. Was bedeutet das? Bleiben wir beim Beispiel von Mannheim nach Berlin. Wenn ich den Weg nicht kenne nach Berlin, wenn ich den Weg nicht kenne und ich gehe einfach mal drauf los, so ich fahre jetzt mal und das war's, komme ich dann irgendwann an, ich kenne ihn nicht und es gibt keine Schilder. Ja, also nicht, dass du denkst, ja, ist ja kein Problem, gibt ja Schilder auf der Straße. Nee, gehen wir mal davon aus, du bist auf einer Strecke, es gibt weder diese Wegweiser noch Schilder, noch gibt es Navi, noch hast du dein GPS, noch irgendetwas anderes. Du hast nichts. Wirst du dann irgendwann in Berlin ankommen? Sicherlich nicht. Vielleicht bist du dann irgendwann in Italien. Du wolltest nach Norden, bist dann in den Süden gelandet. Warum? Weil du kein Wissen über den Weg hast. Jetzt gibt's einen anderen, der kennt die Strecke auswendig. Ja, du fährst so und so viel Kilometer, dann nimmst du die Ausfahrt, die erste Ausfahrt und dann musst du dann wieder im Kreisel, vierte Ausfahrt raus und der kennt den Weg auswendig. Gelangt er dann jetzt nach Berlin, einfach nur, weil er den Weg kennt? Er ist daheim. Und sag dir diesen Weg vor. Ich sag dir jetzt mal, wie du nach Berlin kommst. Du fährst und dann gehst du und dann messst du und so. Ist der jetzt in Berlin angekommen? Nein. Der ist nicht angekommen. Warum? Der ist immer noch daheim. Das heißt, er braucht eine andere Kraft. Was ist die andere Kraft? Umsetzen. Ja, bitteschön, dann steig mal ein ins Auto und fahr los. Ja, das sind die zwei Kräfte, die wir benötigen. Wir benötigen auf der einen Seite die Kraft des Wissens. Ich muss den Weg kennen, aber auf der anderen Seite darf ich nicht schlafen gehen danach, sondern ich muss diesen Weg auch beschreiten. Ja, und deswegen sagt er nun, dieser Schreitende auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala wird je nach seinem Wissen dort ankommen. Oder je nach seinem Wissen schneller oder langsamer dort ankommen. Wenn ich die Tücken des Shaitan kenne, werde ich mich schützen können oder nicht? Werde ich mich natürlich schützen können. Ein Beispiel. Beim Lernen. Ich möchte Koran verstehen. Zum Beispiel. Ich möchte den Koran verstehen. Ich muss doch jetzt wissen, wie lerne ich die arabische Sprache, oder nicht? Ich brauche eine Strategie, wie lerne ich Arabisch. Oder ich möchte beten lernen. Dann muss ich eine Strategie haben, wie lerne ich das Gebet. Wenn ich aber nicht weiß, woher ich das Wissen bekomme, werde ich dann irgendwie irgendwann beten können? Werde ich nicht. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. So wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Das ist die erste Voraussetzung, Wissen. Aber wenn ich jetzt, ich weiß, ja, wenn ich beten muss, Rukua machen, Sujud machen und so weiter und so fort, habe ich damit gebetet? Nein, ich muss das natürlich umsetzen. Und das sind die zwei Kräfte, die wir brauchen. Es gibt nun Leute, die haben kein Wissen und wollen zu Allah Azza wa Jal. Diese vergeuden Zeit, wie es viele leider nun machen, anstatt dass sie die Religion richtig lernen, anstatt dass sie zu den Ulama gehen oder zu den Shuyukh und Duat und dann richtig lernen. Nein, ich weiß es besser. Ich schaue mir YouTube-Videovorträge an. Ja, nach welcher Reihenfolge oder von wem hörst du denn oder welche Prioritäten? Das geht dich nichts an. Ich weiß, wie ich das mache. Also, Bismillah. Wird dieser Mann irgendwann die Religion gelernt haben? Also genauso wie jemand, das habe ich schon öfters erwähnt, der will Chirurg werden, geht doch an die Uni. Die sagen dir, was für ein Lehrplan und was du zuerst lernst und was du danach lernst und was im ersten Semester und im Vorstudium oder im Vorklinikum oder wie man das auch nennt bei den Ärzten da, was du da lernst, was dann im Hauptstudium kommt und so weiter und so fort. Nee, brauche ich nicht. Ich lerne das einfach so. Ich schau mir ein paar Videos an, wie die da die Operation machen und dann weiß ich das. Wird er das lernen? Wird er es können? Er wird es nicht können. Er wird seine Zeit vergeuden. Er wird seine Zeit vergeuden. Das erste Jahr, das zweite Jahr, das dritte Jahr, das vierte Jahr. Und das ist der Fall bei vielen Menschen. Seit wann bist du Muslim oder seit wann bist du zurückgekehrt zum Islam? Seit wann praktizierst du den Islam? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Wie viel hast du gelernt in dieser Zeit? Nichts. Warum? Weil du deine Zeit vergeudest. Gut, ich glaube, ich lerne jetzt mal Aqida. Wo fangst du an? Das geht dich nichts an. Ich weiß, wo ich anfange. Du gehst da in Facebook, kommentieren. Oh, ich muss jetzt mal kommentieren und kommentieren, kommentieren und so weiter und so fort. Und die Antwort auf die Antwort von der Antwort. So, und dann hat er irgendwann mal die Nase voll. Ah, das geht da nicht so weiter. Ich vergeude meine Zeit. Ah, guten Morgen. Schön, dass du es auch gemerkt hast. Ja, jetzt lerne ich mal ein bisschen Fiqh und Hadith-Wissenschaft. Oh, jetzt schreibe ich mal rum und so weiter und so fort. Und dann hat er wieder ein paar Jahre vergeudet oder ein paar Monate. Und so geht das weiter. Würde er richtig lernen, dann würde er erstmal bei A anfangen, dann zu B gehen und dann zu C und so weiter und so fort. Und dann würde er in wenigen Jahren schon viel lernen. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die besten Taten sind die andauernden, auch wenn sie wenig sind. Auch wenn sie wenig sind. Wenn du jeden Tag eine Ayah nur lernst, nur eine Ayah, hast du 300 Ayat im Jahr, also 365 Ayat im Jahr. Das ist nur, wenn du eine Ayah lernst. Alhamdulillah. Aber es gibt viele, die wollen erstmal 50 Ayat auf einmal lernen. Ja, Achi, so geht das nicht. Doch, Achi. Ich habe Iman, ich werde jetzt so viel lernen. Ja, Achi, mach doch langsam. Und dann hält das nicht aus. Und was ist dann? Dann lässt er das alles wieder weg. Warum? Weil er nicht gelernt hat, wie soll ich lernen? Und damit vergeudet man die Zeit. Und dann sagt Ibn Qayyim, rahimahullah, Und ebenfalls muss er sich anschauen, inwiefern er den Ruf nachgeht. Welchen Ruf? Also, dass du etwas umsetzen sollst oder etwas meiden sollst. Einer Pflicht nachgehen sollst oder eine Sünde meiden sollst. Wie schnell setzt du diesen Ruf um? Es gibt viele Menschen, wenn du denen sagst, ja, das ist haram, das darfst du nicht. Warum? Wieso? Weshalb? Und so weiter. Und dann guckt er, aber gibt's nicht. Und aber und so weiter. Ja, Achi, setz es doch einfach um. Du weißt, Hadith ist sahih. Und du weißt, Al-Aya ist klar und deutlich. Du musst beten, zum Beispiel. Etwas, wo es wirklich keine Meinungsunterschiede gibt. Du musst beten. Ja, aber und so weiter. Das heißt, man setzt es nicht sofort um. Viele Punkte gibt es in der Religion. Da muss ich mich fragen. Ich habe gehört, zum Beispiel die muslimische Frau weiß, Al-Hijab ist Pflicht. Ja, aber, und wie lang denn, und wieso denn, und so weiter und so fort, und noch nicht. Das heißt, dieses sofortige Umsetzen ist noch nicht da. Und das ist ein fataler Fehler, den man begeht. Denn was ist, wenn du nicht mehr die ganze Zeit bekommst, die du dir gerne wünschen würdest? Was ist, wenn du morgen sterben würdest oder heute sterben würdest oder nächste Woche sterben würdest? Viele Menschen sagen, inshallah bidnillah, wenn ich irgendwann mal eine Pilgerfahrt gemacht habe mit 865 Jahren, dann werde ich inshallah mich an den Islam halten. Ja? Beten, man betet erst, wenn man 60 ist, ja? Fasten erst mit 99 und Bad machen erst mit 280 und so weiter und so fort. Aber warum? Warum erst danach? Und das nennt man Taswif im Arabischen. Also dieses Saufa. Ich werde irgendwann beten. Ich werde irgendwann fasten. Ich werde irgendwann einen Bad haben. Ich werde irgendwann pilgern und so weiter und so fort. Aber im Islam gilt die Regel, die Regel in Usulul Fiqh lautet, die Pflichten sind sofort umzusetzen. Wenn ich eine Befehlsform im Koran finde, eine Befehlsform, Amr, dann gilt die Regel, sie ist sofort umzusetzen, außer es gibt eine sogenannte Qarina, also einen Hinweis, dass man dies nicht sofort umsetzen muss. Zum Beispiel, As-Salah. Ist As-Salah etwas, wenn es eingetreten ist, dass man sofort umsetzen muss oder nicht? Na? Genau. Das heißt, man muss es nicht sofort umsetzen. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt Maghrib eingetreten ist oder Isha eingetreten ist, so sagen wir mal, Maghrib ist um 17 Uhr. Muss ich um 17 Uhr beten? Nein, ich kann ja beten. Bis wann? Bis Isha, bis kurz vor Isha. Das heißt, ich habe hier eine gewisse Zeitspanne. Wo ist denn bitte schön der Beleg? Der Beleg ist, dass Jibril a.s. zum Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, er ist zudem an zwei Tagen gekommen. Einmal am Anfang der Zeit hat er gebetet, einmal am Ende der Zeit hat er mit ihm gebetet und dann sagte er ihm, zwischen diesen zwei Zeiten kannst du beten. Ein anderes Beispiel, Az-Zakah. Wenn ich 85 Gramm Gold oder Geld im Wert von 85 Gramm Gold besitze und es ist nun ein Jahr rum, kann ich mir nun Zeit nehmen? Oder muss ich sofort Zakat entrichten? Ich muss sofort. Ich darf nicht das verspäten. Ich muss es sofort entrichten. Das ist der Unterschied zwischen einer Pflicht, wo ich Zeit habe, oder einer Pflicht, wo ich nicht Zeit habe. Und bei der Pilgerfahrt haben sich die Gelehrten, haben sie keine einheitliche Meinung. Einige Gelehrte sagen, sobald du pilgern kannst, Hajj machen kannst, musst du es machen. Die anderen sagen, nein, ala tarahi, also das ist es ja, ala al-fawr, sofort, oder ala tarahi, du hast Zeit. Andere sagen, nein, es ist ala tarahi, du kannst dir Zeit nehmen. Natürlich ist es besser, und so schnell wie möglich zu pilgern. Was ich damit sagen wollte ist, Allah Azza wa Jal hat uns Befehle gegeben, die wir sofort umsetzen. Zum Beispiel, wenn du die Pubertät erreicht hast, musst du beten. Du kannst nicht sagen, weißt du was, noch 2 Jahre. Und die muslimische Frau muss Hijab tragen. Sie kann nicht sagen, weißt du was, nehmen wir noch 5 Jahre. Wenn du mitbekommen hast, diese Arbeit ist haram, dann musst du sie sofort verlassen. Kannst du sagen, ja, guck mal, dann ich baue noch mein Haus und dann verlasse ich sie. Ja? Dann hast du die Zeit vergeudet und du hast diese Zeit nicht erkannt. Also sagt Ibn Qayyim rahimahullah, und ebenfalls muss er kontrollieren und nachschauen, inwiefern er diesem Ruf, ja, der Aufforderung nachgeht. Ist er schnell und geht er diesem Ruf schnell nach oder ist er sehr, sehr langsam? Und je nachdem, wie er diesem Ruf folgt, ob schnell oder langsam, ist eben diese Vermehrung oder diese Verringerung der Kenntnis mit der Zeit. Und der dritte Punkt war die Freunde, die er hat, Al-Ashab. Welche Freunde hast du? Sind es diejenigen, die eifrig versuchen, Al-Mala'ul A'la zu begegnen? Al-Mala'ul A'la sind diejenigen, die bei Allah subhanahu wa ta'ala sind, diese Engel, die bei Allah azza wa jal sind. Das heißt, man will ins Paradies. Oder ist es jemand eben, dieser Freund, der dich daran hindert und der das alles verzögert, so dass er dich nicht an Allah Azza wa Jal erinnert. Ja? Und der beste Freund ist derjenige, wenn du ihn siehst, erinnerst du dich an Allah Subhanahu wa Ta'ala. Weil du weißt, er wird dir bestimmt einen guten Ratschlag geben. Ein Freund oder bei den Frauen eben eine Freundin, die immer nur dich dazu führt, zu lästern, zu lügen, zu Allahu A'lam, was für schlechte Charakterzüge man eben hat. Solche Menschen sollte man vermeiden. Sollte man vermeiden. Warum? Weil sie einen zum Schlechten treiben und nicht zum Guten. Das sind also diese 3 Punkte, die man beachten soll bei dieser dritten Ebene. Also, ich fasse noch einmal zusammen. Al-Yaqaba war Inzi'ajul Qalb li raw'atil intibah min raqdati al-Ghafilin, also die Unruhe des Herzens durch den Schreck des Erwachens aus dem Schlaf der Achtlosigkeit. Und dies geschieht erstens mit dem Betrachten der Gaben Allahs Azza wa Jal auf der einen Seite, dass man diese Gaben nicht zählen kann, ihre Art nicht erkennen kann, dass man Allah nie richtig und genug dafür danken kann. Zweitens war auf der anderen Seite die Sünden zu erkennen, wie schwer sie sind und wie schwerwiegend dieser mangelnde Respekt gegenüber Allah ist, indem ich diese Sünden eben begangen habe. Und deswegen versuche ich dann, wenn ich nun aufgewacht bin, diese Sünden wegzubekommen. Und da haben wir gesagt, gibt es 3 Stationen eben in der Dunya. Und da haben wir gesagt, durch was? Durch Al-Istighfar, also die Bitte um Vergebung, durch die Taube, die Reue, durch die guten Taten und durch die Schicksalsschläge, die man eben erfährt im Diesseits. Im Barzach war es durch was? Durch das Gebet der Lebenden für diesen Verstorbenen. Zweitens durch die Taten, die im Jenseits begangen wurden, aber im Grab noch weiterhin belohnt wird, wie zum Beispiel das Verbreiten von Wissen oder einen guten Sohn oder eine Tochter zu haben, die für ihn Dua machen. Und drittens war eben das, was geschenkt wird an guten Taten für diesen Verstorbenen, das haben wir alles besprochen. Und Yawmul Qiyamah ist eben, und die Fitna im Qabr habe ich vergessen, die Fitna, die Prüfung im Grab gehört dazu auch. Und Yawmul Qiyamah eben durch diese Ereignisse, diese gewaltigen Ereignisse Yawmul Qiyamah und durch eben diese Abrechnung, die Yawmul Qiyamah stattfindet, sollte das alles nicht ausreichen, und man hätte noch Sünden und Allah Azza wa Jal sollte einem nicht vergeben, dann muss man in die Hölle, möge Allah uns davor bewahren. Sollten aber die Sünden durch diese Sachen getilgt worden sein, dann kommt man ins Paradies. Und der dritte und letzte Punkt war eben heute, dass wir erkennen, wie wichtig die Zeit ist und wie wir mit dieser Zeit umgehen. Und da sagte Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, gibt es drei Punkte. Das Hören des Wissens, also dass man lernt. Zweitens, dass man diesen Aufforderungen nachgeht und zwar sofort und nicht erst, wann man will. Und drittens, dass man einen Freundeskreis hat, der einen Menschen näher bringt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Danach kommt die nächste Station auf dem Weg zu Allah und das ist die Al-Fikra, also der Gedanke. Das werden wir inshallah dann nächstes Mal besprechen. Möge Allah azza wa jal unsere Herzen reinigen. Möge Allah azza wa jal unsere Herzen aufwachen lassen, sodass sie die Gaben erkennen und die Sünden erkennen, die man begangen hat. Und möge Allah all unsere Sünden vergeben, noch bevor wir sterben. Und möge Allah azza wa jal uns den Eintritt ins Paradies gewähren, ohne vorherige Abrechnung und ohne vorherige Strafe. Möge Allah azza wa jal uns mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den höchsten Stufen des Paradieses vereinen. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.